Gemäss helvetischen Tugenden ladet die Flüsterstimme pünktlich wie ein Uhrwerk zu einer weiteren Episode von Ampere auf dem wohl ansteckendsten Medienportal der Alpennation, nämlich SRF Virus. Wie jede Woche gibt es dank Firetunes und smoother Stimme eine gute Überdosis an ASMR-Vibes inklusive subtiler Hirnmassage zur Dopaminausschüttung. In der neuesten Folge von Ampere liegt der Fokus wie öfters einmal auf dem Vereinigten Königreich, das aber mehrheitlich im musikalischen Sinn, denn die Vibes kommen nicht nur von der grossen Insel, sondern auch aus Osteuropa, der deutschen Hauptstadt Moskau sowie der Heimat. Fast immer underground, so ziemlich überall, wo es uns anzieht, immer mit der Route fernab von der totgetrampelten Pfad. Kuschelpunk für Güppli-Sessions mit nächster Liebe treffen auf basslastige Intensitäten, die direkt auf 12 gehen, immer mit ordentlich Zündstoff für die Pre-Party, Peak-Time oder einen endgültigen und wohlverdienten Kontrollverlust während der Arbeitszeit. Wie immer findest du alle Tunes, die Ampere-Redaktion bewegt, in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify, direkt zum Rausfischen und als deine eigene Entdeckung auszugeben. Big Ups Crew, ich bin der Benny und das ist Ampere auf SRF Virus. Der Wind ist uns zum Start entgegengeschlagen. Vor ein paar Jahren war es noch die Russenpeitsche, jetzt ist es unterkühlte Elektronika aus der Ukraine. Der Osteuropäer Janisma entspringt der ukrainischen Underground-Szene und hat vor kurzem wohl etwas geschafft, wovon viele Bedroom-Artists nur zu träumen vermögen. Und zwar ein EP-Release auf dem belgischen Pionierlabel RNS Records. Drei Tracks, die Inspirationen von rumänischem Minimal-Techno sowie UK Garage ziehen. Der Tune gerade heisst Tweedle Cans und fadet straight in einen weiteren Banger, der frisch auf dem Release-Radar erschienen ist. Dass das britische Ausnahmetalent Fortet längst Club-Hemisphäre transzendiert hat, liegt auf der Hand. Dennoch zeigt er auf seinem neuesten Release namens Baby, wie es Love Child aus bittersüßer Elektronika und feinfühligem Two-Step zu tönen hat. Für den Floor, für den Heimweg, für immer der passende Soundtrack. vorgefärbte Breaks kündigen Maschinenmusik an. Fertig also mit den Zimperlichkeiten. Wir zünden den Rave das mal ein bisschen früher. Die Spandauer Technopunks Fjag kümmern sich um nichts ausser um Weed und fette Kicks. Auf der Scheibe Turn It Up machen sie genau, was draufsteht und schieben den Regler mal gehörig aufs Elfi. Eine Ode an ein Leben im Overdrive. Grosses F auf Blümli-Sessions in Wohnzimmerclubs. Darum braucht es hin und wieder eben auch mal was, was gehörig nach vorne geht, Nasenbluten inklusive. Von Killer-Rave-Material aus der deutschen Hauptstadt switchen wir straight nach London Town, wo der blutjunge Produzent Impi mit dem Track B4RMB zeigt, wo der Hammer hängt. Bereits auf die ersten Töne hört man, dass der Dude seinen Ursprung irgendwo in der Nähe von Grime hat, eine der signifikantesten musikalischen Entwicklungen auf der englischen Insel seit Dekaden. In den Kinderschuhen anno frei 2000er hat sich das heute sehr flexible und diverse Genre von der Cheesiness von UK Garage abkapselt und dank dem frisch-fröhlichen Bedienen an Stilmittel von Jungle über Dancehall bis zu Hip-Hop aus den Staaten eine eigene Daseinsberechtigung erarbeitet. Der Gründervater von dieser elektronischen Musikrichtung hätte nie erträumt, dass das Ding je so gross werden würde. Während Dizzy Rascal, Kano und Wiley nur der Anfang gewesen sind, übernehmen heute Stormzy und Skeptas internationale Game komplett. Auch abseits von lyrischem Geflexe geht so einiges in der Grime-Bubble. Junge Producer gehen mit einem Hunger ans Werk, der ansteckend ist. So auch der Impi, der dir mit eiskalten Stabs, dicken Bass und einem klaustrophobischen Sounddesign einen Grund zum ruckartigen Bier verschütten gibt. We'll be right back. angepflückt. Bevor wir komplett den Verstand verlieren, holt uns der Engländer Kepler zurück auf den Boden der Tatsachen, inklusive wundervollem Erlösungsmoment, kurz vorm endgültigen Zusammenbruch. Debüt-LP vom Londoner ist erst kürzlich auf Control Freak Recordings rausgekommen und überzeugt mit einem abgemandelten Klangbild mit Hang zum Detail. Der Track Translucence ist der Namensgeber von diesem Release und genießt grossen Support von Ben UFO, Minor Science sowie anderen Szenegrössen. Wenn du das Ding nur in voller Länge und gestellt erfahren willst, folgst am besten unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Dort gibt es den, sowie alle anderen Tunes von dieser Sendung, schön für dich zusammengestellt. Von Breakbeat-Wissenschaften über Banger mit Geisterbahn-Vibes bis hin zum hyperemotionalen Delirium. Ampere bietet eigentlich immer Full Spectrum, solange es feier ist. Borderline ist Kollaborationsprojekt vom Hausproduzent George Fitzgerald und dem UK Funky Don Dada Lil Silva, wobei die ihre besten Trades ans Buffet bringen. Der Track Chimes ist die erste Single von ihrem frisch veröffentlichten Album, wo ebenfalls Borderline heisst, und zeigt eindrücklich, welche Symbiose die beiden Produzenten ankriegen. Leichtfüßige Emotionen treffen auf catchige Rhythmik, perfekt für einen lethargischen Blick aus dem Tramfenster. den ganzen Helden vom Underground schleicht sich hin und wieder ein Artist in Playlist, der bereits weit über die klassische Elektronikasphäre hinweg seine Props herkriegt. Der Future Beats Überflieger Keitra Nada hat ebenfalls erst vor kurzem sein neuestes Album von einem auf den anderen Tag gedroppt. Der nächste Tune ist aber aus dem 2018, heisst Chances und liefert noch immer die perfekten Sofa-Vibes im Kuschelmodus. Feinfühlige Shit in vertrauter Boom-Bap-Ästhetik mit körig R&B-Swagger und einer Vocal-Delivery, die straight ins Herz geht. Das heisst für mich Ampere Certified. It's hard to see a type of girl like me. The stars truly, they want me to succeed. They doubt, they sleep, they keep on telling me. I'm going nowhere, baby, wait till you see money. Man, I gotta know what's real. It's been love all the time. I gotta work for your love more time, but it's cool, cause I'm loving this grind. When you have a bad day, no stress, come around, fix that with a hug. We got nothing but love, cause I couldn't let you go. Had love, but I didn't show you though. Had a heart that was two-toned, now I'm trying to start a path on a new road. Starting a year on a new vibe, block out the world, me and you time. Let you go, I ain't taking that L. Gonna have your whole heart when it's due time, due time. Won't you set the tone for, won't you set the tone for me? Won't you set the tone for me? And we'll go and we'll leave. Would you stay with me? Oh, oh, when I love the way you do. This thing, baby, baby, it's all for you. And we'll go and we'll leave. Would you stay? Now, don't wanna play these games anymore. Closing doors, pointless wars, a few things that I can't take no more. Swear down, giving me life you're around. Tell me now any place you wanna go. Sandy beach and sunset bound. Got a new concept now. Every day got you feeling wow. Blowing love in the air that's loud. I ain't the best at emotional talk, but the feelings appear in sound. Take you round to some different places. Spend time, it's all smiling faces. You're a catch, I'm a stick with a winner. I've got you, there's no taking places. Won't you set the tone for, won't you set the tone for me? Won't you set the tone for, die Supergroup im heutigen Programm. Neben Adeline von vorher überzeugen auch TQD, dass es manchmal im Team besser geht als allein. TQD ist, wer hat's gedacht, eine englische Gang, consisting aus dem Royal T, dem DJ Q und der Bassline-Göttin Flavor D, quasi der Königsklasse von der britischen Grime- und Bassline-Zunft. Auf dem Track New Day geht es ein bisschen poppiger zu und her, macht aber nichts, denn der Champagner ist bereits kehlgestellt. Ampère auf SRF. fertig mit dem sommerlichen Schulterzucken. Durchschnaufen ist vorerst mal nicht an der Tagesordnung, denn jetzt fangen wir langsam an, warm werden. Der Sinistar aus Detroit fährt gerade mit dem wohl unerhörtesten und unanständigsten Banger vom ganzen oben ein. I Pop, I Jit ist vor einigen Jahren auf dem DNB-Spezi-Label Exit Records rausgekommen und ist noch immer meine liebste Geheimwaffe für verwirrte Gesichter auf dem Dancefloor. Ghetto House trifft Jungle und ladet mit einem fiesen Mutanten-Tune zum ordentlichen Bass-Workout fürs Tanzbein. Haben wir uns gerade in einen weiteren Banger bewegt. More Sounds zündet gerade den Warp Drive und garantiert mit dem Track You Don't Know, dass Tempo wie auch der Schweißdruck am oberen Limit laufen. Breaks und Acid befinden sich im Schlagabtausch bis zur absoluten Desorientierung. Das Ding ist auf Astrophonica als Teil von der Turbo Compilation rausgekommen, wo genau das draufsteht, wo drin ist. Yeah. dem nächsten Tune kennen wir keine Erbarmen. Trink also besser mal Wasser. Pure Intensität direkt aus Manchester coming in. Das MC-Kollektiv Levels besteht aus gefühlt 500 Rapper mit ganz eigenem Style und stellenweise total unverständlichem Akzent. Der Track heisst Levels 7, in vollster Tradition also von ihrer Diskografie. Dort befinden sich illustre Tracknamen wie zum Beispiel Level 9 und Level 11. Auf jedem von diesen Banger zeigt sich die Levels Gang muskulös und korrekt, immer mit dem Zeigefinger nach vorne statt nach oben. Yo, when I arrive, I bring the energy, I bring the vibe. I'm an MC, I don't sing no melodies, I got the whole crowd throwing me signs. Yo, T-Man, where you at? The same place everyone's going tonight. And I'm on mic and the ride is enough for an all-nighter, so it's gonna get high. Say what I want, do what I like, I don't wanna get anyone into a fight. So I gotta stay composed, not rowdy, so no madman drops from a knife. Party's done, let's go mental, get into a state that's awfully right. Bottle of Voss, yeah, it's going off, gonna drink up to the morning light. Yo, this one too hot, we're leveling, I'm on a level that you man are not. Tapping with never this bit ever since got too much for the minute, you're killing it in a spot, move on. Get gone if you're not down with it. Elevate Ray with a mic, you be gimmick. Nothing get rushing off sub-sound, give me that. Give me that flow hype on Gideon. Big enough to be heard in a million. Wicked in it, hitting age of a bigger man. Oi kid, come check out the wingspan. Doing it fly, we going in. Come when I hit club, brand new's come. Man's all bun, brand new's done. Them on the laugh while I point at your mum. Man's on stage, bada bing, bada bing, bada bing, bada bum. Man, I kill him when I'm going in a million a minute. I'm a winner, repping it from the beginning. I'm a pin up in a pillar with a pull up. From when I pull up, man, I like pull up. I said I'm a pin up in a pillar with a pull up. From when I pull up, man, I like. roll up, pokey, smokey. Man's in the middle of the old talky. Don't provoke me, promote me. What throws your bogey? Yes, we will be, or no, we won't be. Bear guys say they know me, like I don't know my homie, or they think I'm lonely. I get blows and blow my load while you lot blow your nose. I can count my friends on my hands and toes, and I'll never be overthrown. Ain't no use in bubble bridging, don't know how we run it. Super fast and super cool, now who the fool who want it? Send them come and send them back, I'm murder thing, I tell them that. Better them not come and tell them, shout out where them head they at. Faster than a Basel, could I squeeze and blast a bullet? Man, a blast a track and separate your head back from your mullet. Sharper than a razor bridge, nothing couldn't dull it. We musically major, put them laser thing they pan it. When I roll in, shut down everything. If you got a smartphone, put it away, that strobe light won't do anything. Some say that I see menacing, it's intentional and I'm devilish. Reveling in my prevalence, internationally intelligent. Wrecking them, feeding them all that medicine. Spitting a million miles a minute, the sound to bring it alongside all the veterans. Ride the whole room will go crazy. Look like they're giving birth to babies. Getting lost in the circle of life with the words of the wise, it's sugar that well, was shaking. Well, now you got the money for the balling hype, but I don't really want to live a boring life. I'm spontaneous, kind of dangerous. I don't like being organized. Prison, I'm carrying a gift that I give a man a lift like draw when he gets me high. Yo, there's a crowd, there's a stage. Watch girl cross the borderline. Yo, I surf over the crowd more than an Australian surfs in water, right? I'm about 6 feet tall, but me, I look 6 feet taller. Why? Cause I pick up my shoulders, stand firm, chest out, look proud, head high. Check, check, check, check, check here. Oh, giddy, giddy gosh. My giddy, giddy aunt. Yo. Back once again with that gully sutton. Got a stink in a cheap cigs on curry mutton. Push my button, get bun up, try ton up. Go and dagger your mother with a run up. Session with me, better get a degree. From man's uncle Ray, nephew and Debbie McGee. I better you a G, they can't rave like me. From a push the pineapple and I shake that tree. This one sounds like sex in November. Them lot couldn't sell their soul for a 10 spot. My lot are magical, totally batshit. YOLO, go-go, inspector ratchet. We in the rave with a bottle and a jug. Blotted, forgotten how we got them in the club. I get it, snap, crackle, popping, cut a rug. Bill a rhythm, fuck it up and go shopping for socks. That's him, billing a slip, that gets flipped. They go overboard, fuego por favor. You could say that's untoward. Do me a favor, raver, get on your bike or off your horse. This is mine and not your course. Bound to fail, cause vibe is force. Regretting all the things that you shoulda. Talk about the things that you woulda. How you didn't, but you coulda. Well, I don't play that, brother. Ain't that type of boy. Sincere like Elizabeth Troy. Making it clear I'm giving them joy. This one's Chris, the real McCoy. Man, a man, I live in it, bringing that noise. They say it's piss, now it's poise. Roping a limp, hurting a joint. Up in your bits, dissing your claps and kicks for a point. Let me annoy. Scared to use my voice. The one your girlfriend loves and your desi avoids. There's no multiple choice. When suits get rolled, that boo gets smoked and moving. Holds this used to don't my crew, we's locked in proving. Don't lose shoes and girls, you moving slow. You lose your whole like couple stones. I'm getting stoned, it's set in stone. That man can't test this, don't let it go. I'm too hot to hold. I got coke and I got some dough for escorts to go drop it low like an anchor and pop it slow like a pill with that rum and cold. Them levels, man, they run the show like Murdoch or the BBC. I've always got my tea with me, kicking it like I'm Stevie J. Servants to the thing that made the blackbird sing. Do they feel it hard? Servants to the thing that made the blackbird sing. Adrenaline is rushing. Nothing comes of nothing. Circa 10 Minuten bleiben uns in der aktuellen Ampere-Folge. Zeit also, der gewohnte Tagtraummodus aufzufahren und die inflationär gebrauchten Gunfinger zurück in die Hosentasche zu packen. Passend zum angepeilten Laidback-Vibe liefert der Litauer Broken Cord den Fliegenteppich für einen Trip durch die morgendlichen Nebelschwaden. Der Produzent ist leider komplett von der Bildfläche verschwunden. Schade eigentlich, denn seine LP auf dem britischen Label Black Acre ist echt stark gewesen. Der Track heisst Door Shutter und ist der Opener von dem Album gewesen. Vielleicht ein bisschen kontraintuitiver Name. Dafür Vibes bis am Wachabend. Nach dem guten 90s-inspirierten Downtempo-Exkurs aus Litauen geht's wieder zurück in die behagliche Hauptstadt vom Vereinigten Königreich, wo der junge Londoner Palmistry, The Dizzy Fay, das Remix-Treatment gibt. Seine Wurzel hat der Produzent eigentlich in experimentellem Dancehall, von dem ist auf dem überaus glücklichen Breakbeat-Vibe aber nichts mehr zu hören. Dafür gibt's zuckersüße Melodien und einen aufgepitchten Vocal, der es gerade noch schafft, nicht super cringy zu tönen. Ganz verrückt schleicht sich hier als zweitletzter Tune von dieser Show in die Playlist. Und zwar ist es russischer Cloud-Rap, der total randomly in meinem Spotify-Feed auftaucht ist. Auch wenn wir den Track «Kategorie» von Prastal Fraktal nicht wirklich ganz verstehen und auch super wenige Klicks auf allen Plattformen hat, catcht mir der vertriebte Vibe sofort. Killer Shit straight out of Metropolitan Moscow. Zeug für verwirrte Situationen nach der gefühlt vierten Party von oben. Ты вроде снимай, вроде фри. Амфетамин бурлит в твоей крови. Ты вроде снимай, вроде фри. Амфетамин твоей крови мешает вспыхнуть пламени. Между нами, блин, это кисопад. Быстрыми зацените же, как она движет им. Летает по хуям без лицензии и прав. Шмаляет по врагам, успевает тут и там. Это кисопад, быстрыми. Зацените же, как она движется. Под просталом минуса, ей нужна лишь вода. С нами курит даже Яна, да-да-да-да-да-да-да. Ты под быстрыми, а я под Джонни. У нас ничего не вышло бы, малышка, сори. Ведь ты под быстрыми, а я под Джонни. Мы как бы из разных категорий. Thank you. друзей. Ломаем телефон по приколу, избегая новостей. Она в гости, удрясается и граффити на стенах. Расслабься, трясай, отрисай, пока моря все по коленам. Пора двигаться по делам. Говорю, пишу, как мой приятель Магеллан. Знают новые маршруты, плавно, нежно по волнам. Капитан пускает судно, море режет по битам. Рифмы ломают рифом зубы. Прибрось на часы любимые цифры. Время за роль, ты спишь, что получился. И сырый вью, что он слушает брата и сына. Послуха ходит красиво, как толзнет Россия. Уникальный, неповторимый стиль. В калининградских подъездах и на Камчатке гостил. Простал бессмертный и вечный цифре записанный стиль. Фрактал двигался вверх и наконец достиг тот самый, не позади. Двигай ушами, пока грув не стих. Базарим, холм всех посади. Шевеля костями, подминая настил. Тот самый, не позади. Двигай ушами, пока грув не стих. Базарим, холм всех посади. Шевеля костями, подминая настил. Посмотри внимательно в мои глаза. Луна сияет, не зрачки блестят до лазера глаза. Не подходи так близко, не отходи назад. Дистанция полвыстрела читает твои мысли. Ман под водку или кислами, под джо или под быстрыми. Это кедра, красота, прокал. Веду себя как стар. Веду себя как стар. Простал фрактал, простал фрактал, простал фрактал. Посмотри внимательно в мои глаза. Луна сияет, не зрачки блестят, два лазера, глаза. Не подходи так близко, не отходи назад. Дистанция на Deine wöchentliche Dosis Starkstrom bewegt sich langsam aber sicher am Ende zu. Nach einer knappen Stunde ist es Zeit, sich von den ganzen Banger- und Entspannungsmomenten zu verabschieden. Zum Schluss gibt es aber noch einen seidenfeinen Cut vom US-Amerikaner Kuma Overdose namens Lofty, worin er seine Erfahrungen und seine Identität als Asian American in den Staaten thematisiert. Soul, Jazz und Lo-Fi lassen sowieso immer die Freudenglocken läuten. Grund genug, euch per sanftem Bodycheck ins Wochenende zu schicken. Danke, sind ihr bei dieser Episode von Ampere dabei gewesen. Wenn ihr was verpasst habt oder ihr zu busy gewesen seid, vergangene Glücksmomente aufleben zu lassen, findet ihr alle Tunes in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify oder geht die ganze Show inklusive meiner basslastigen Stimme auf der Webseite von Virus. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Feinest, was elektronische Musik so hergibt. Mit mir, Benny, hier bei Ampere auf SRF Virus. Can't hurt me, can't hurt me, yeah. I just been up out of heart, afraid of falling down. I just wanna never touch that ground. Lofty, lofty, yeah. Coming closer to me, be there when I'm feeling numb. Be there, I promise I will be there stealing heart. Pity, underneath the sky, underneath the only one. Underneath the fire, jumping up and down. Do it in between, they fall apart. Come find a way to do whatever takes me to another one. Levitate yourself and listen to me when I'm talking about feeling out. Apocalypse don't come in dark. I bike up, bike down like a lofty flower chilling on the top. I'm never coming down, never touch the ground, yeah. Oh, they don't touch me now, they never touch me now. Nothing by myself, nothing, nothing else, nothing I can hide. Cruising story tell, bike lane up and down, lofty flower cry. Never reach me down, never hurt yourself, never by my side. Cruising story tell, bike lane up and down, lofty flower cry. Nothing on myself, nothing, nothing else, nothing I can hide. about.